Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Start in die Sommerferien, Sitzung des Ortsrates Erichshagen-Wölpe und Sachbeschädigung in Stolzenau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Heute findet eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Erichshagen-Wölpe statt. Beginn ist um 19 Uhr im Raum des Rates an der Zellerstraße 165. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Sanierung des Fuß- und Radweges entlang des Fürser Mühlbachs. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Schüler im Landkreis Nienburg erhalten heute ihre Zeugnisse. Morgen beginnen dann offiziell die Sommerferien in Niedersachsen. Rund 65% der Bürger fahren in dieser Zeit für durchschnittlich 1,3 Wochen in den Urlaub. In diesem Zeitraum nimmt aber auch die Anzahl der Haus- und Wohnungseinbrüche erfahrungsgemäß zu. Urlauber sollten Anzeichen auf Abwesenheit möglichst vermeiden, rät Silvia Heinrich von der Initiative Kein Einbruch. Ja, es ist immer wieder auffällig, wenn die Briefkästen vor der Tür vollgestopft sind mit Werbung und sich keiner drum kümmert. Das ist ein sicheres Indiz. Da wäre es zum Beispiel gut, den Nachbarn Bescheid zu geben, dass sie die Post rausnehmen. Genauso mit Jalousien, die immer zu sind und auch tagsüber. Vielleicht kann man da auch den Nachbarn um Hilfe bitten, wenn man keine Zeitschaltuhr hat. Einige posten es auch auf Facebook, was auch nicht sehr klug ist, wenn man schreibt, ich bin 2 Wochen auf Malediven. Das ist auch eine Einladung. Vergangenen Donnerstag wurden in den frühen Abendstunden in der Wilhelm-Busch-Straße in Stolzenau 2 dort in einer Parkbucht abgestellte Pkw beschädigt. Bei dem grünen Renault und dem blauen BMW wurde jeweils der Lack auf der Fahrerseite zerkratzt. Der resultierende Schaden beträgt weit über 1.000 Euro. Deswegen bittet die Polizei Stolzenau um sachdienliche Hinweise. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.